Telekom-Fansprecher Josef Ludwigplatz an Radio Apore. Zu meinen derzeitigen Beschädigungen gehören eine fensterlose Tür sowie ein fensterloses Seitenelement. Zur weiteren Ausrüstung gehört ein eingeritzter Spruch mit dem Text LSD und die Welt wird bunt. Bunt ist mit D am Ende geschrieben. Ansonsten befindet sich in dieser gelben Oldschool-Telefonzelle ein Werbeplakat der Deutschen Telekom Medienbezirksdirektion Mainz mit der Aufschrift Werben mit Erfolg auf Telefonkarten in und an Telefonhäuschen mit Direktwerbung auf Grundstücken und an Gebäuden der Telekom. Auf der Ablage befindet sich außerdem ein Eishörnchen, das wahrscheinlich mal mit Pistazieneis gefüllt war, sowie ein verschmutztes Papiertaschentuch und ein rotes Gummi. Ansonsten hier am Josef-Ludwig-Platz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.